Bitişen. Okay. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ich heiße Furkan Bagan und bin auf dieser Station als Diensthabender Arzt tätig. Ich würde gern mit dieser Aufnahme Gespräch mit Ihnen führen. Zuerst werde ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Also, wie heißen Sie? Ich heiße Petra Gottschalk. Petra Gottschalk. Ja, Petra ist eine Frau. Ja. Petra. Frau Gottschalk, können Sie Ihren Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, Gottschalk schreibt sich Gottstsichak. LK, Okay. Gottschalk. Gottschalk. Okay. Frau Gottschalk, wie alt sind Sie? 56. Wann wurden Sie geboren? Am 4. April 1967. Okay, und wie viel wiegen Sie? 61 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,70 Meter. Okay, und haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin? Ja, Frau Dr. Schmidt. Frau Dr. Schmidt. Okay. Und Frau Gottschalk, was hat Sie zu uns geführt? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe seit ungefähr 4 Stunden habe ich ziemlich starke Schmerzen im Brustkorb, mehr hinten, so am unteren Schulterblatt, im unteren Schulterblattbereich. Unterer Schulterbereich. Und können Sie wo genau sind die Schmerzen? Können Sie genau beschreiben oder sage ich Also jetzt? mehr hinten, am unteren Teil des Schulterblattes. Nein, okay. Ja. Also Rückenschmerzen oder? Ja, aber mehr so Brustkorb. Brustkorb. Und haben Sie Enge gefühlt? Bemerkt. Ja, also der Schmerz wird schlimmer, wenn ich einatme, oder wenn ich auch mal husten muss. Und auch wenn ich mich umdrehe, so im Sessel, so, das kann ich nicht. Drehen tut weh, tief einatmen tut weh, husten tut weh. Sie haben diese Schmerzen seit 4 Stunden. Seit 4 Stunden, ja. Okay, und strahlende Schmerzen in andere Körperregionen aus. Ja, die geht so ein bisschen nach vorne. Also von nach vorne in links, so in die Brust rein, vorne, fast bis zum Brustbein. Und ich glaube, diese Schmerzen hat plötzlich begonnen, oder? Ja. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala, wenn 1 bis 10, 1 von bis 10, wenn 1 leichte und 10 unerträgliche Schmerzen sind? Ich würde sagen, so jetzt, wenn ich gar nicht mich bewege und nicht tief atme, sind sie bei 5 bis 6. Aber wenn ich tief atme oder huste, dann können sie bis 8 sein. Okay. Können Sie nun diese Schmerzen ertragen, oder? Ja, im Augenblick geht es. Okay, klar. Und wie verhalten sich die Schmerzen im Laufe der Zeit? Schlimmer geworden oder ein bisschen besser geworden? Sind eher vielleicht sogar etwas schlimmer geworden. Und können Sie diese Schmerzen genau beschreiben? Also pochende, siehende oder brennende Schmerzen? Was können Sie sagen? Ja, sind mehr so, ja, so stechend. Stechende. Ja. Okay, und haben Sie Husten? Normalerweise etwas, weil ich ja auch rauche. Mhm. Aber jetzt tut es beim Husten auch schon weh, wenn ich husten muss. Und kommt raus Schleim, wenn Sie husten? Schleim? Nein, Schleim kommt nicht raus. Das habe ich nur ganz sehr, manchmal im Jahr. Im Winter hatte ich mal eine schwere Bronchitis, aber jetzt habe ich mehr so einen Reizhusten. Okay. Und haben Sie Fieber? Nein, Fieber habe ich nicht. Und Schüttelfrost, oder ist Ihnen übel? Nein. Okay. Und möchten Sie noch etwas hinzufügen? Haben Sie es irgendwelche oder irgendwas bemerkt? Ja, ich habe mir überlegt, woher das vielleicht kommen kann. Ich habe davor habe ich einen schweren Blumentopf gehoben und auf eine Bank gestellt. Eventuell kann es damit zu tun haben. Ich musste mich so bücken und drehen und das war vom Gefühl her nicht so gut. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Okay, ich verstehe Sie. Und haben Sie Atemnot bemerkt, oder? Also wie gesagt, ich traue mich gar nicht so tief einzuatmen, Ja, weil Sie. dann der Schmerz wird stärker. Deswegen, ja, wenn ich jetzt die Treppe steigen würde, dann hätte ich wahrscheinlich etwas Atemnot. Aber das habe ich mir gar nicht gemacht. Okay, Frau Gottschalk, ich werde diese Gespräche nun unterbrechen und ich möchte einen EKG verschreiben lassen. Ja. Während EKG-Verschreibung werden wir diese Gespräch weitermachen. Ja. Und wie ist Ihr Appetit? Mein Appetit ist gut. Und wie ist Ihr Schlaf? Haben Der Sie eine Schlaf ist Schlafprobleme? auch eigentlich gut. Ich kann gut schlafen. Ja. Okay, und schwitzen Sie in der Nacht und schwitzen Sie nun? Nein. Okay. Und haben Sie in der letzten Zeit ab oder ungewollt ab oder zugenommen? Nein, ich habe mein Gewicht gehalten. Okay. Und waren Sie ohnmächtig wegen Nein. dieser Schmerzen oder? Nein. Okay. Und leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Ja, was meinen Sie jetzt an Vorerkrankungen? So als Beispiel. Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck, wie? Ich habe eine, seit 25 Jahren habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion. Man hat Nehmen Sie gesagt, dagegen. das sei eine Autoimmunentzündung der Schilddrüse und da nehme ich ein Medikament ein. Eutyrox 75 heißt das. Nehme ich eine Tablette morgens. Thyroxin 75. Eutyrox. L-Thyroxin. Und ich habe es total vergessen. Gibt es etwas Auslöser für die Schmerzen? Ja, eventuell habe ich gesagt, habe ich einen schweren Blumentopf angehoben. Und das kann vielleicht dazu beigetragen haben, dass plötzlich dieser Schmerz da entstand. Vielleicht hängt es damit, ich weiß es nicht genau. Okay, und leiden Sie an andere Vorerkrankungen außer Ja, Hypothyreose, seit 20 Jahren ungefähr eine Milchzuckerunverträglichkeit. Aber damit komme ich gut zurecht. Damit kann ich mich ganz gut arrangieren. Das geht. was machen Sie dagegen? Tablette einnehmen oder Ja, wen? Tabletten, manchmal Tabletten und ich achte drauf, auf Nahrungsmittel, dass die milchzuckerarm sind oder milchzuckerfrei sind. Ja, ich verstehe Sie. Und wurden Sie schon einmal stationär behandelt oder operiert? Das war ja, ich hatte einen Leistenbruch. als Kind links, da war ich vielleicht 8. Und dann hatte ich eine, wenn ich mit dem Fahrrad gestürzt, hatte ich den Unterarm gebrochen. Die Speiche links, der Speichenknochen. Und da wurde ich operiert mit einer Platte. Und wann haben Sie diese Fahrradunfall geschehen? Da war ich, glaube ich, 10 Jahre alt. Und wie ist Ihr Impfstatus? Sind Sie gegen Covid und Kinderkrankheiten geimpft? Ja, ich war jetzt bei meinem Hausarzt, der hat das alles überprüft und sagt, meine Impfungen sind im Augenblick gut und ausreichend. Okay. Ich habe dann noch, also eine Operation hatte ich noch. Vor 5 Jahren wurde mir die Gallenblase entfernt, weil ich Steine hatte und die auch Beschwerden machten. Ja, okay. Ja, ich verstehe ganz genau. Und waren Sie in anderen Land oder im Ausland? Ich war vor 3 Monaten mal für eine Woche in England, aber sonst habe ich keine großen Reisen gemacht, keine Fernreisen. Nein. Okay. Und nehmen Sie außer die Eltrox und Laktase-Tablette irgendwelche Medikamente ein? Nein, sonst nehme ich keine Tabletten ein. Okay. Sie haben Laktose-Milchunverträglichkeiten und Ja. sonst haben Sie Allergien oder die andere Unverträglichkeiten? Nein, nicht bekannt. Okay, Sie haben mir gesagt, Sie rauchen Sie. Und was Ja, ich rauchen Sie? rauche seit 30 Jahren rauche ich circa eine Schachtel am Tag. Zigaretten, oder? Zigaretten. Nur während der Schwangerschaften habe ich damit aufgehört. Ja, wenn Sie mit Rauchen wieder aufhören möchten. Wir haben hier einen Spezialisten, die Ihnen helfen können. Wenn Sie möchten, ich kann mit ihm hier einen Termin vereinbaren. Okay, danke, ja. Bitte sehr. Und Frau Gottschalk, trinken Sie Alkohol? Ja, aber unregelmäßig. Ich trinke mal vielleicht ein Glas Bier, aber das ist vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche. Einmal die Woche. Okay. Und ich muss eine unangenehme Frage stellen, aber diese Frage gehört zu einem vollständigen Aufnahmegespräch. Deswegen bitte nehmen Sie nicht persönlich. Also haben Sie einmal Drogen probiert oder konsumieren Sie Drogen? Nein, habe ich noch nie. Sehr gut. Und treiben Sie Sport? Ja, ich mache zweimal in der Woche, gehe ich ins Fitnessstudio und einmal in der Woche mache ich Yoga. Zweimal Fitnessstudio in einer Woche. Und Yoga. Okay, sehr gut. Und wie ist Ihr Familienstand, Frau Gottschalk? Sind Sie verheiratet? Verheiratet, habe 2 Kinder. 27 und 25 Jahre alt. Wir sind gesund. Und wohnen Sie mit Ihrer Familie, oder? Nur noch mit dem Mann. Die Kinder wohnen selbstständig, sind woanders. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Zahntechnikerin. Und haben Sie viel Stress bei Arbeit? Nein. Die Arbeit macht mir Spaß, finde ich jetzt nicht sehr anstrengend. Ich brauche keine Nachtdienste machen, keine Wochenenddienste. Das Ja. ist eigentlich sehr angenehm. Sehr gut. Und leben Ihre Eltern noch, Frau Gottschalk? Der Vater ist mit 72 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben und hatte mit 60 Krebs. Deswegen habe ich jetzt auch vor einem Vierteljahr eine Darmspiegelung machen lassen. Die war in Ordnung. Und die Mutter ist 82 Jahre alt, die lebt, die hat etwas hohen Blutdruck und Alterszucker. Und haben Sie Geschwister? Ja, eine Schwester, die ist 54 Jahre alt, die hat Asthma, ein bisschen allergisches Asthma und hat auch bekannte Gallensteine. Gallensteine. Und Frau Gottschalk, haben Sie normalerweise Magenprobleme, also Aufstoßen, Sodbrennen? Nein. Hatten Sie? Nee, nee, hab ich bisher keine Probleme mit gehabt. Okay, sehr gut. Und Frau Gottschalk, wir sind am Ende dieses Aufnahmegespräch. Ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen, dann Ihnen ein Blut abnehmen. Dann soll ich mit meinem Oberarzt über Ihren Fall sprechen. Ich werde Sie jetzt rechtzeitig informieren. Okay. Möchten Sie etwas fragen oder hinzufügen? Nein, eigentlich nicht. Ich hoffe, dass meine Schmerzen bald nachlassen. Ich hoffe auch. Okay. Gut. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ja, ich habe manche Dinge nicht ganz verstanden, aber Blut, Tropfen, Blumentopf gehoben. Was ist das? Ich weiß es nicht. Blumentopf ağır yük kaldırmış. Ah. Ein Blumentopf, ja. Ich Ja. hab einen Blumentopf angehoben. Angehoben. Und der ist ziemlich Dann schwer. können Sie Dişmerzin genel beschreiben. Linke Seite oder rechte Seite? Linke Seite. Linke Unter Seite. Schulter. Linke Seite so unter dem Schulterblatt unten. Und unten, Ja, mehr unten. unten. Mehr hinten und unter Hinten Schulterblatt. begannen sie, aber beim tiefen Atmen strahlen sie bis vorne hin. Ja. Wir sehen die Tiefen Brust. einatmen, strahlen vorne. Einatmen, ja, und husten. Und Ich habe eine Frage. Ja. Haben Sie Bauchschmerzen? Beinschmerzen? Nein, nein. Sind Ihnen Taubheit, Kribben oder Lähmungserscheinungen bekannt? Nein, habe ich nicht. Nee, noch nie gehabt. Zum Beispiel linken Arm bewegen. Das geht, ich kann probieren. Nee, das geht ganz. Aber wenn ich den Arm jetzt so hochhebe, dann spüre ich auch unten in der Schulter, hinten im Schulterblatt, aber nicht hier oben in der Schulter, sondern tiefer hier. Na? Dann tut das etwas weh, wenn ich so hochhebe. Ich denke, alle Fragen gestellt und der Patient hat Nee? deutlich schreiben. Können wir Arzt-Arzt-Gespräch anfangen? Nur eine Minute kann ich denken. Okay. Anmerken. Patientin würde ich noch ergänzen. Mein Stuhlgang ist regelmäßig Ja. und Wasser lassen ist in Ordnung. Einmal in der Nacht muss ich Wasser lassen. Ja. Ich habe jetzt vieles Haben Sie vergessen. Herzrasen, Stolpern, jetzt momentan, Nein, nein. nein, Tachykardie und so weiter, keine. Wir diese Fragen, was stellen wir? Zyanose. Diagnose? Ja, Ach, Zyanose. Zyanose, Zyanose. Was Blaue haben? Lippen oder Ja. blau, ihre Lippen blau oder häufiger Finger? Nein, habe ich nicht. Ja. Welche Fragen? Haben Sie blaue Lippen? Nein, habe ich nicht. Keine Nein. blauen Lippen. Okay, danke schön. Okay. Ja, ich glaube, ich kann das machen. Ja, bitteschön. Hallo, Herr Oberarzt. Einen Moment. Ähnliche Beschwerden haben Sie gehabt? Nein, so diese Beschwerden habe ich so noch nie gehabt. Ja, zum Beispiel Rückenprobleme, zum Beispiel. Ja, ich hatte schon mal vor Jahren Rückenbeschwerden, das war aber mehr ein Ischias. Ja, ich jetzt. Aber das sind jetzt andere Beschwerden. Was Okay, danke schön. Danke schön. Mhm. Nur Fragen. Bekommen Sie nun Regelblutung oder Monatsblutung? Ja. Nein, die sind unregelmäßig geworden in den letzten Jahren. Ich bin da regelmäßig in gynäkologischer Kontrolle, aber das ist nicht mehr regelmäßig. Dankeschön. Okay. Gut. Hallo, Herr Oberarzt. Ich habe eine neue Patientin, um Ihnen vorzustellen. Darf ich anfangen? Ja. Frau Petra Gottschalk ist 56 Jahre alt und sie hat sich heute bei uns wegen seit 4 Stunden aufgetretene und bestehende Brustschmerzen mit Ausstrahlen in den linken Schulterblatt vorgestellt. Die Schmerzen seien beim Einatmen und während des Hustens schlimmer geworden und plötzlich begonnen. Zusätzlich teilt sie mit, dass die Schmerzen 5 bis 6 von 10 auf die Schmerzskala seien und wenn sie husten, 9 von 10 auf der Schmerzskala seien. Es gäbe nach einem Blumentopf zu heben. Ja. Seien die Schmerzen aufgetreten? Ja, die Patientin sieht einen Zusammenhang mit der Entstehung des Schmerzes mit dem Heben eines Blumentopfes. Ja. Okay. Und ferner er klagt über nur Brustschmerzen und Schulterschmerzen und diese Schmerzen seien beim Treppensteigen auch schlimmer geworden. Die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit, Ohnmächtig, Synkop, Schweißausbrüche wurden von den Patienten verneint. Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf eine Nikturie und unregelmäßige Monatsblutung seit einem Jahr. Die Frau Petra Gottschalk leide an Vorerkrankungen, die folgende an. Leider ja. an die folgenden. Die folgende Vorerkrankungen an. Ja. Eine Hypotyreose seit 25 Jahren. Sie sagte Autoimmun charakteristische. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann diese Probleme zum Dr. Schmidt, also Ihre Hausarzt, fragen. Okay. Und vor 5 Jahren sie wurde vor 5 Jahren eine Cholezystektomie durchgeführt. Es wurde bei ihr eine Cholezystektomie vor 5 Jahren durchgeführt und mit 8 Jahren wurde sie wegen einer Leistenhernie operiert und mit 10 Jahren wegen einem Fahrradunfall an Linksspeichel operiert. Linke Ulna. Linke Radius. Ulnafraktur links mit Plattenosteosynthese. Speichel. Habe ich Speiche gesagt oder Elle? Ja, Speiche, sie Speiche. haben Speiche gesagt. Entschuldigung, Radiusfraktur. Und mit Plak behandelt wurde. Ja. Impfstatus sei vollständig. Und bei der Reiseanamnese ergab vor 4 Monaten ein Reise. Ja. Und in Bezug auf die Medikation nehme Frau Gottschalk eine Eltroxin 75 Milligramm Ja. Einmal täglich und Laktase-Tablette, wenn sie Milchprodukte verzehrt. Wegen einer Laktose unverträglich. Ja, Unverträglichkeiten. Sie habe eine Laktoseintoleranz. Vor 20 Jahren wurde diese Diagnose festgestellt. Ja. Und Frau Gottschalk rauche ein Schachtel Zigaretten täglich seit 30 Jahren, also 20 Pack Years, und trinke ein Bier einmal in der Woche. Ja. Und habe keine und sie hat hätten keine Drogenkontakt und gibt es Risikofaktoren in der Familie? Ihr Vater, ist an Myokardinfarktus gestorben, aber welche Lebens... Mit 72, 72 Jahren? 72, ja. Und hatte der Vater noch eine Vorerkrankung? Und Darmkrebs, an Darmkrebs gelitten. Kolonkarzinom. Kolonkarzinom. Karzinom mit 60 Jahren. Und ihre Mutter lebt noch und ist sie ist 82 Jahre alt und ja. Sie ist arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus Typ 2 gelitten. Okay. Haben Sie bei der Patientin die Vitalparameter überprüft oder EKG veranlasst? Ja, ich habe die Aufnahmegespräch unterbrochen. Dann ich habe eine EKG verschrieben lassen. Schreiben lassen. Verschreiben lassen. Ja. Und haben Sie auch schon den Blutdruck gemessen? SpO2? Nein, aber ich soll diese Untersuchung gerne noch machen. Ja, okay. Gut. Was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten Myalgie hin, aber als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht: Myokardinfarktus, Osteoporose und Bandscheibenvorfall, habe ich gedacht. Als erste Maßnahme würde ich. Atem und der atemabhängige Schmerz, könnte das auch mit der Pleura zu tun haben? Ja. Ja, das kann sein. Pneumothorax vielleicht. Oder aber eine Pleuritis. Sie hat keine Atemnot, aber trockene Husten. Die Patientin hat angegeben, dass sie nicht gut tief einatmen kann. Ja. Und dass der Schmerz sich verstärkt beim Einatmen und beim Bewegen. Zur Korrektur auch noch, der Schmerz begann nicht in der Brust, sondern der Schmerz begann dorsal, dorsal unter dem Schulterblatt mit Ausstrahlung nach vorne in die Brust. Ja. Also nicht vorne beginnen und nach hinten strahlen, sondern der Beginn war hinten, dorsal und dann einstrahlend, weil Sie das vorhin zuerst so gesagt haben. Es begann in der Brust und strahlte nach hinten. Es ist genau andersrum. Ja, ich habe gedacht, und Aortadissektion, aber ja. Also es kann einen Zusammenhang durchaus geben mit dem Heben einer schweren Last, mit dem Blumenkübel, mit dem Blumentopf. Ja. Und das ist etwas, was in der Praxis sehr oft vorkommt, was ich sehr oft erlebt habe. Die Patienten kommen und bieten ein Bild, dass man erstmal denkt, Thoraxschmerz links mit eventuell Herz. Sie haben ein EKG veranlasst, das war sehr gut. Wichtig ist noch dazu, sicher den Blutdruck leicht zu messen und vielleicht SpO2 zu messen. Beruhigt den Patienten und beruhigt auch den Arzt. Ich würde die Diagnose stellen, akutes Brustwirbelsäulensyndrom mit Blockierung der Rippe. Das sieht man in der Klinik nicht oft, aber in der Praxis sehr oft. Die Patienten haben diese Schmerzen, die beginnen hinten und beim Atmen und Bewegen strahlen die Schmerzen nach vorne aus. Da muss man eben differentialdiagnostisch die gravierenden Erkrankungen natürlich ausschließen, wie Myokardinfarkt, eine Lungenproblematik, es kann eine Pleuritis sein, es kann natürlich auch eine Osteoporose sein, aber würde ich jetzt erstmal vielleicht nicht so primär dran denken. Natürlich die vital bedrohlichen Sachen zuerst ausschließen. Und das haben Sie mit dem EKG schon mal gut gemacht. Vielleicht kann man einen Troponintest auch noch gleich machen, um da vielleicht schon mal etwas Sicherheit zu haben. Vorragend gern, vielleicht. Aber es ist sehr oft so in der Praxis, dass die Patienten wegen dieser Schmerzen kommen, beginnen hinten relativ akut. Und manchmal hilft es sogar, wenn man das kann, man macht vorher ein EKG, man macht Bluttest und wenn man dann sagt, das ist in Ordnung, dann kann man versuchen, eine vorsichtige Mobilisation der Wirbelsäule zu machen. Also das kann ein Orthopäde machen, aber das kann auch ein Hausarzt machen, ein Physiotherapeut, also mobilisieren. Und oft kann man diese Blockierung lösen und dann sind die Patienten sehr schnell beschwerdefrei. Aber erst müssen die ernsten Erkrankungen ausgeschlossen werden, die kardialen, weil ich sehe, der Kardiologe, der Moderator ist sehr auf das Kardiale bedacht, was ich auch verstehe. Können Sie die Diagnose wiederholen? Kurze Kritik. Denken Sie nochmal dran, dass Sie versuchen, das in die medizinischen Fachausdrücke zu übersetzen. Ja. Der Vater erkrankte an Darmkrebs, das ist richtig, aber das gehört beim Oberarzt, müssen Sie schon sagen, an Kolonkarzinom. Ja? Möglichst. Oder sagen, ein akuter linksdorsaler Thoraxschmerz, kann man vielleicht sagen, in Höhe der Scapulaspitze, so als Lokalisation mit Ausstrahlung bis sternal links. Bei Inspiration beziehungsweise bei Lageänderung. Ja. So. Bei der Inguinalhernie auch sagen Herniotomie, ne, als Begriff. Herniotomie. Die OP. Diskektomie, oder? Wie bitte? Diskektomie? Inguinalhernie, Herniotomie. Herniotomie. Ah, Herniotomie, ah. Nicht der Leisten. Entschuldigung. Laktoseintoleranz oder Laktoseunverträglichkeit haben Sie gebracht. Bei der Schilddrüse würde ich sagen, ruhig wahrscheinlich eine Hashimoto, ja. Thyroiditis oder Autoimmunthyroiditis. So, das sind Begriffe, glaube ich, die jetzt in der Prüfung gerne gesehen werden, gewünscht werden. Oder es besteht ein Nikotinabusus über 30 Package Years. Das haben Sie dann so ein bisschen nachgereicht. Das war gut. Ja, aber ansonsten war ich zufrieden. Von der Gestik her achten Sie drauf, wenn Sie mit dem Oberarzt sprechen, dass Sie beim Sprechen nicht so oft die Hand vor den Mund nehmen. Ich glaube, er wüsste nicht wegen. Das ist eine Stressreaktion. Ja. Aber nur darauf achten, dass Sie das möglichst nicht tun. Ja. Ja. Gut, aber dafür machen wir ja dieses Training. Ja. Vielen aber Dank für die Idee. Auch nochmal dran denken, wenn Sie etwas nicht verstehen, auch mit dem Blumentopf, mit dem Blumenkübel nachher rein, lieber noch einmal fragen. Ich habe das nicht richtig verstanden, können Sie mir das noch einmal erklären? Das ist, glaube ich, wichtig, weil Sie müssen ja dann eventuell dem Oberarzt schildern, was eine auslösende Ursache sein kann für diese Beschwerden. Ja. Ich habe bewusst jetzt keinen Myokardinfarkt genommen, sondern das vermeintlich einfachere, weil es auch sehr häufig vorkommt. Aber man muss eben die Differentialdiagnostik machen, um vital bedrohliche Sachen natürlich auszuschließen. Gut. Selbstverständlich.